Ein Sommertag im August 21. Ich bin auf dem Weg zu einem Mann, dem ich einiges zu verdanken habe. Zumindest glaube ich das. Zu beweisen ist es nicht. Denn Menschen können dich prägen, ohne dass sie es wissen. Und wenn es diesen Mann nicht gegeben hätte und die Leute, die er um sich versammelt hat, wer weiß. Dann wären es andere Personen gewesen, andere Begegnungen vielleicht. Aber nun gab es eben diese streitbare Person, die meine Jugend erfüllt hat, bereichert hat, eine Tür gezeigt hat. Als diese sich öffnete, tat sich eine ganze Welt auf. Die Welt des neuen Theaters. Die Theatermacher. 40 Jahre Kulturinsel Halle. Feature von Anna Osterloh. Ich bitte zum Verkehr beginnen, die Beleuchtung der Stelle zu besetzen, den Kollegen des Todes durch ins Tonstudio, den Kollegen der Requisite zum Inspizienten, das Ensemble bitte ich, sich zum Auftritt bereitzuhalten, Frau Apel und Zuschauer bitte Platz nehmen. Dem Kollegen das dritte Zeichen, ich bitte alle zum Premieren beginnen. Mein ganzes Leben ist geprägt vom neuen Theater. Die Liebe zum Theater sprang von meinen Eltern auf mich über. Ich frage mich, wie das gehen kann, dass ein Theater, eine Kulturinsel, so einen Einfluss auf einen Menschen haben kann. Ist das Peter Sodann bewusst? Teilweise, ja. Und teilweise ist ja auch Absicht dahinter. Aber so richtig... Man war einfach beliebt. Naja, aber das fing eben in der Grundschule an. Naja, ich war klein von Wuchs. Und wenn man klein ist, muss man sich wehren. Das ist am besten mit der großen Schnauze. Wissen verlangt Handlung. Ich kann mich darüber nicht beklagen. Ich habe immer eine Handlung gemacht. Ich habe eben ja das gebaut und das ist schwer genug. Und dann habe ich das andere gebaut und dann habe ich noch das gebaut und alte Baracken weggerissen und das gemacht und das gemacht. Unter Aufbäumung aller Kräfte. Alles beginnt mit einem Kinosaal, der in einen Theatersaal umgewandelt wird. Die Jahre darauf bohrt sich das bauende Schauspielensemble durch die Wände zu den Nebengebäuden und erobert ein ganzes Quartier. Das größte Problem war, das Zeug zu kaufen. Dietmar Rahnefeld, Regisseur. 1984 kam er als Regieassistent an das neue Theater. Das Haus da, wo... Das ist jetzt hier vorne. Das Puppentheater drin ist. Ja, genau. Das haben wir der Frau Otto, wo Fleisch Otto steht da nach unten, oder Friedrich Otto. Das haben wir der... abgekauft, glaube ich, für 60.000 Ostmark mit der Bedingung, die wollte eine Neubauwohnung haben. Und es war schwierig, das war mit Gold aufzuwiegen. Und da hat die das und die Neubauwohnung bekommen. Das hier, wo das Schaufenster unten drin ist, das war ganz kurz davor einzustürzen. Sie war von Anfang an als Insel der Kultur inmitten der Stadt geplant. Es ging seit ihrem Beginn 1981 so eine Strahlkraft von ihr aus, so ein Leuchtfeuer. Auch rettende Insel war sie für mich. Inspiration und Provokation. Die Schauspielerinnen und Schauspieler wurden in meiner Jugendzeit zu Role Models. Sie waren so lässig, so stark und selbstbestimmt. Super Männer, super Frauen. Kein Mensch hat sich ja selber ein Theater gebaut. Stimmt, wieso dann? Stimmt, ja. Das ist ja das Irre daran. Und wenn man jetzt heute darüber nachdenken, ey, entschuldige mal bitte das erste Mal, was er zu mir gesagt hat, im Einstellungsgespräch. Was bist du vom Beruf? Die Schauspielerinnen Franziska Heiner und Elke Richter. Aber dann hieß es, nicht was für ein Beruf, sondern meine Frage hat, also die Frage, die er Peter Sodann gestellt hat, war, kannst du mauern? Und war das der Grund, warum Sie bei den Gesprächen mit den zukünftigen Schauspielern und Schauspielerinnen haben sie ja immer gefragt, ob die einen richtigen Beruf gelernt haben. Das haben ja eigentlich alle jetzt erzählt. Was war das da für eine Absicht dahinter? Also zu wissen, woher die kommen oder ob die was Richtiges gemacht haben? Erstens das und ob sie was drauf haben. Wenn man eben auch mit seinen Händen was fertigen will oder irgendwie so etwas und Kopf und Hände und Herz zusammengehen, dann klappt das schon. Manchmal auch mit der Schauspielerei. Schauspielerinnen, Sekretärinnen, Intendant und Techniker mit Schubkarre und Hacke ausgestattet und zwischenzeitlich Proben für die neue Inszenierung. Dreck, Staub, der Beginn. Und das, was jedem Hausbau innewohnt, das nie fertig werden. Das kann man gar keinem erzählen, was wir hier die ersten Jahre mitgemacht haben. Wir haben gespielt und wer nicht spielte, hat gebaut. Bis dann Peter Sodann kam und sagte, wir bauen uns ein Schauspielhaus. Der Schauspieler Reinhard Straube, seit 1969 am Theater in Halle. Also ein Schauspielhaus bauen, wie willst du das machen? Ich habe schon einen Plan und da gibt es ein altes Kino, ein Riesenkino, das Kino der deutsch-sowjetischen Freundschaft. Und das bauen wir aus zu einem Theater. Naja, da haben wir gedacht, sehr schön, gute Idee, schöner Traum. Ja, und dann hat der Stadträtin, Schubert hieß die, Kulturstadträtin gesagt, bitte, wir gehen mit in das Theater. Aber Sie müssen dafür sorgen, wie Sie die Materialien herbekommen. Mit der Isolde Schubert hatten wir in der Stadt Glück. Margit Lenk, ab 1972 wissenschaftliche Mitarbeiterin des Theaters. Und auch vom Rat des Bezirkes der Kultur Verantwortliche war mitbeteiligt und hat sich mit dafür eingesetzt, dann beim Minister für Kultur durchgesetzt, dass wir das Kino wirklich kriegten. Das musste ja geschlossen werden. Und in der DDR durften keine Kinos geschlossen werden. Also da durfte überhaupt keine Spielstätte in irgendeiner Art geschlossen werden. Die DDR war ja ein großes Kulturland, was zum Teil auch stimmt, dass wir wirklich eine gute Ausbildung für Schauspieler und alle möglichen Theaterberufe hatten. Und was einmal Nachteil, aber dann auch Vorteil war, dass die Schauspieler nicht gekündigt werden durften oder überhaupt Theaterschaffende. Und dadurch sich natürlich ein hervorragendes Ensemblespiel entwickeln konnte. Das ist diese Aufbaugeneration, egal ob sie jetzt aktiv am Aufbau mitgewirkt haben oder eben indirekt daran beteiligt sind, einfach weil sie in der Zeit schon gelebt haben, weil sie vielleicht als Kinder in dieses Theater schon gegangen sind, dass es bei denen natürlich genauso ist. Ja, das ist eigentlich ein unglaublich großes Geschenk an die Stadt, dass man hier so ein konzeptionell wirklich völlig anderes Theater, einen anderen Theaterbau hat und dass das hier auch vielfach am Haus auch immer als inhaltlicher Auftrag begriffen wird. Theater für diese Stadt, für die Gesellschaft, die hier in Halle lebt, zu gestalten. In all den Jahren ist bei mir der Eindruck entstanden, dass sich ganz Halle mit dem neuen Theater identifiziert. Es hätten alle von Beginn an diesem Kampf zugeschaut, diesem Kampf zwischen David und Goliath. Es wäre die Baustelle eine Arena, der Kampf mit denen da oben. Und wird dieser kleine zähe Mann, der ja mit allen Wassern gewaschen zu sein scheint, wird der diesen Kampf gewinnen? Der Schauspieler Florian Krannig unterteilt in die Gruppe der aktiv am Bau der Kulturinsel Beteiligten und der indirekt Beteiligten. Ja, so muss es sein, fühle ich mich bestätigt. So erklärt sich meine enge Verbundenheit. Und so könnte ich von heute aus sagen, auch Peter Sodann wurde mein Role Model. Dann ist man ja auch ein Fantast gewesen in irgendeiner Weise. Ich habe in Karl May alle Räuberbücher und immer wenn gute Leute drin waren und schlechte Leute drin waren, das war man ja immer auf der guten Seite und wollte die Welt verändern. Tarzan, alle Bände. Für mich Lehrbücher. Und ich wollte immer die Welt verändern und das geht nicht, wenn man nur liest. Und ich habe immer was gemacht. Also ich weiß noch, der Hof, das war ein richtiger Hinterhof, da stand immer ein alter Trabi und Kohlenhaufen waren da drauf, weil ja noch mit Kohle geheizt wurde. Und da waren auch alle Aktionen, die der so dann da fertig brachte, erstaunten einen, dass er gedroht hat, wir schließen jetzt das Theater, wenn wir nicht Kohlen kriegen. Das war ja auch zeitweilig eine Mangelware. Wenn wir jetzt darüber so reden, war das natürlich auch von Sudan total klug. Ja. Also wir haben uns total bescheuert gefühlt und gedemütigt, ja, und alles sowas. Ne? Wir waren ja eigentlich die Künstler. Ja, das hat ihn alles gar nicht interessiert. Ne? Mhm. Der hat uns natürlich duff und dann. Aber letztendlich ist es genau das, was sein Wesen eigentlich ausmacht. Und woran man sich immer noch erinnert. Er hatte ja nicht Unrecht, wenn man das jetzt alles so betrachtet. Das würden wir ja jetzt hier nicht sitzen. Ja. Hat ja was gebracht. Ja, da bin ich so kurz und trocken. Aber ich sage engagiert, ist in Ordnung. Ist aufgestanden, ich muss jetzt weg, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss weitermachen. So. Kümmerte sich um Bau, der war ja immer ständig auf Achse. Und dann hat er gesagt, kriegst du eine Wohnung in Halle, ich habe eine Wohnung für dich. Das war eine Dreizimmerwohnung, Durchgangswohnung, ohne Toilette, die ging eine Treppe hoch, ohne Dusche. Und da bin ich dann eingezogen. Und das war praktisch genau die Rückwand des damaligen Theaters, also die Rückwand der Hauptbühne sozusagen. Und immer, wenn dann die Vorstellung war, hörte ich schon, ah, die Musik läuft, du musst jetzt langsam los, du musst jetzt zum Auftritt. Und überhaupt das Bühnenhaus, da war die Rückwand, die hatte Risse. Das geht immer noch durch, ihr könnt noch spielen. Und so dann gesagt, nein, ich spiele nicht mehr, da kommen schon Steine fallen darunter, das sind meine Schauspieler. Wenn die da Steine auf den Kopf kriegen, während der Vorstellung, mache ich nicht. Ich mache das Theater zu. Hat er immer gedroht, zumachen. Und da musste man ein bisschen nachhelfen, einen Vorschlag haben wir überhaupt genommen und haben ihn gegen die Rückwand geschlagen und war bei dem Schauspieler Achim Unger, der da nebenan wohnte, im Schlafzimmer plötzlich drin. Da machten Leute etwas, legal oder illegal. Die Baustelle eine Arena, der Kampf mit den Elementen. Anfang der 80er Jahre in einer Stadt, grau, trist, trostlos. Einer Stadt, die junge Menschen wie mich nur abgeturnt hat. Wir wollten weg. Raus da. Der Schauspieler Frieda Venus. Ich bin verliebt in das vergammelte Halle und glücklich in der Arbeit. Nichts passt zusammen. Die verfallende Altstadt, dazwischen unser Theater im illegalen Bau, die riesigen Hallenser Neubaugebiete, mittendurch die stinkende Saale. Derbe Hallenser mit Chemiearbeiterdialekt, Studenten von überall, die Künstler der Burg Giebichenstein, die vielen Angestellten, das ist unser Theaterpublikum. Kein Dünkel, keine Bürgerlichkeit wie in Dresden oder Weimar, keine intellektuelle Elite wie in Ost-Berlin. Alles bunt durcheinander, unzufrieden, neugierig und ruppig. Halle stinkt. Der Zerfall selbst in den Neubaugebieten ist nicht aufzuhalten. Sodann stemmt sich mit unserem Theater dagegen. Die Leute kommen zu uns, nicht nur aus Halle. Wenn Nebel war von Buna Leuner und man vom Bahnhof kam. Wir kamen gar nicht ins Theater. Wir kamen gar nicht ins Theater, weil es kompletter Nebel war. Und die hatten da am Rundell, also da, wo die Hochstraße drüber geht, da hatten die Feuer, weißt du, das noch Feuer aufgestellt, damit irgendwie Fackeln, damit irgendjemand, ich glaube, Sudan hatte dann auch da seine Finger im Spiel, damit die Leute den Weg zum Theater fanden. Ich weiß manchmal auch nicht, wo der die ganzen Sachen, um dieses Haus hier zu bauen, wo der das Zeug hergeholt hat. Also, weißt du, das war ja hier. Ja, aber manchmal denke ich so, wo hat er das jetzt wieder her? Eine Hand wäscht die andere. Ja. Und Peter Sudan ist dann mit seinem Trabi in Betriebe gefahren, der DDR, und hat um das gebeten, um das gebeten, um das gebeten. Und hat dann teilweise auch ganz schön dort komische Sachen gemacht, dass sie dann gesagt haben, also wenn dann nochmal auf allen Vieren in unser Zimmer kommt, dann gib ihnen die Leisten, die 10 Leisten, die er braucht. Sie haben ja auch viele Stammtische, so einen Stammtisch gehabt, ne? Und dass das eben gut war, weil da immer die ganzen Gespräche geführt wurden, ja, auch Kontakte benutzt. Von der Bezirksleitung der Partei. Auch von der Bezirksleitung der Partei hat schon welche dabei. Wir sind immer alle in die Kneipe gegangen. Ich habe auch immer als erstes eine Kneipe gebaut. Ich habe das Kaffee hergerichtet, ich habe das riesige Bierzimmer gebaut. Dort habe ich aufgepasst, dass nicht die Falschen reinkommen am Anfang. Sollte eine Bauarbeiterkneipe rein. Und wie ich das geschafft habe, weiß ich schon nicht mehr. Also ich kann Ihnen nur sagen, was ich gehört habe, wie Sie es geschafft haben, dass Sie sich mit einem Stock oder irgendeinem Knüppel vor den Eingang gestellt haben. Das stimmt. Und das habe ich auch gemacht. Den verteidigt haben. Ja, habe ich gemacht. Ja, reinkommt, kriegt ihr die Vernichtung. Ja, das habe ich auch gemacht. Also ich wundere mich auch, dass ich da nicht eingesperrt wurde oder irgendwie was. Da waren sie auch zu feige dazu, dann wieder das, ne? auszunutzen gegen mich. Ja, sie haben mich auch zur Seite gelegt, das müsste man auch sagen. Es wurde erst immer nur der Opa berichtet und was weiß ich nicht alles. Sie haben sie beiseite gelegt, also das heißt missachtet. Ja, aber ich habe mir die Achtung immer wieder errungen, aber auch durch Zwang. Weil die wussten, jetzt kenne ich den. Und da muss ich vorsichtig sein, wenn der den kennt, da kann der ja auch über mich was sagen. Das ist so in der Politik. Es wurde überhaupt immer gebaut. Und ich glaube, für so dann ging es nicht ohne Bauen. Also, und nebenbei hat er ja auch wunderbare Inszenierungen gemacht. Leb und vergiss nicht, das war eigentlich so der Wendepunkt, wo das neue Theater wirklich in den Mittelpunkt der Schauspielertätigkeit rückte. Vorher war auch im Großen Haus waren noch wunderbare Inszenierungen entstanden. Und im neuen Theater mehr so, naja, ein bisschen wirklich in Richtung Werkstatttheater, Erprobung dieses Raumes. Und bei Leb und Vergiss nicht, das war wirklich die Wende. Da war das dann mit dem Großen Haus Schluss. Da rückte das neue Theater wirklich als echtes Schauspielhaus und besonderes Schauspielhaus. Das kam ja dazu. Was hat das mit den Leuten gemacht, mit den Zuschauern? Als die sich sozusagen dann so quasi gegenüber saßen und war das... Also ich denke, bei Leb und Vergiss nicht waren das Zuschauer, die dieses Theater wollten und für die es überhaupt keine Rolle mehr spielte, ob die dem gegenüber sahen. Sie sahen, was gespielt wird, was mitten unter ihnen los war. Sodann setzt aufs Wort, auf die belehrende Moralpredigt. Das stinkt uns Schauspieler an. Aber er ist stur. Er will seine Vision vom Theater durchsetzen. Und wenn er aus den Worten Vorgänge und Kämpfe macht, wird das Theater zur Gladiatorenarena oder zum Traumort. Toll. Sodann will er ein Ensemble, einen Menschenhaufen, der total hinter ihm steht. Er verachtet Schauspieler, die nur tolle Rollen spielen wollen. Er experimentiert mit uns. Er zwingt uns zu Theaterfahrten in kleinere Theater. Er will uns zeigen, wie gut wir es haben. Er meidet den Vergleich mit den Berliner Bühnen wie der Teufel das Weihwasser. Nachts schlagen die Stunden der Wahrheit. Großspurige Kündigungen im Suff. Am Morgen danach ängstlich verkaterte Rückzieher. Wir sind ein Sauhaufen. Und sodann ist der Prophet. 1985 bin ich einfach nur froh, die Stadt in Richtung Berlin zu verlassen. Zurück bleibt die noch unfertige Kulturinsel. Neues vom neuen Theater erfahre ich in Zukunft aus den Briefen meiner Mutter, den Erzählungen meiner Eltern. Mai 1988. Abends Hamlet, sehr gut. Seit Jahren mal wieder ein Klassiker, der unter die Haut geht. Das Neue war wieder randvoll. Eine typische Sodann-Show, wenn durch den Bühnenraum eine riesige schwarze Plane gezogen wird, die die vorderen Zuschauer auf die Füße gelegt bekommen und aufgefordert werden, zuzugreifen und festzuhalten. Von Sibylle hörte ich, dass sodann mangels Personals für die Schauspieler in der Pause die Getränke verkauft. Sie sagte lachend, die Schauspieler gehen los und denken, jetzt nehme ich mir einen Drink. Dann stehen sie vor sodann und sagen, Selters bitte. Am Schluss der Vorstellung gab es ein tiefes, totenstilles Verharren, ehe der Applaus losbrach. Letzteres ist immer ein gutes Zeichen, dass sich im Einzelnen was bewegt hat. Liebe Grüße, Gisela. Vier Teenagerjahre im Dunstkreis des neuen Theaters hatten gereicht, mich zu prägen. Meine Einstellung zum Leben. Selbst handeln, manchmal auch illegal, kritisch sein, Mund aufmachen, Verantwortung übernehmen und sich mit Machern umgeben. Und dass ich selber Schauspielerin werde, ist da eher eine Fußnote. Ich habe das neue Theater vergessen, später, und mich darüber erhoben. Halle, Provinz, machen die da nicht immer das Gleiche? 30 Jahre eigene Theaterarbeit liegen hinter mir. Ich habe eine Familie gegründet und bin von Theater zu Theater gezogen, von Stadt zu Stadt. Seit ein paar Jahren bin ich wieder öfter in Halle, arbeite für den Rundfunk und sehe mir die Stadt neu an und verspüre tiefe Dankbarkeit für das, was sie mir gab. Vor allem das, was die Kulturinsel mir damals mitgab. So viele Erinnerungen. Die Birken von Leb und Vergiss nicht, Katrin Sass in Der Auftrag mit einem dunklen Mantel. Die Frauen von Guten Morgen, du Schöne, die Stühle, die Spiegel. Die Raumbühne mit Empore von Hamlet, Bernarda Albershaus. Für mich waren die Schauspielerinnen damals umwerfend. Marie-Anne Fliegel, Claudia Lörding, Ulrike Kunze, Silvia Rieger, Beate Kiesand und Barbara Zinn. Ich sitze in der Premiere von Bernarda Albershaus, einem spanischen Stück über von der Mutter eingesperrte, unverheiratete Töchter. Franziska Heiner spielt die junge, verliebte Ausbrecherin. Franziska spielt wunderbar. Alle sehen jetzt ihre Kraft, Tiefe und Leidenschaft. Auch alle anderen Schauspielerinnen sind beeindruckend. Die ganze Aufführung ist erotisch aufgeladen, bildstark und überraschend. Der Regisseur Frank Castorf ist seit 2 Monaten bei uns engagiert. Er inszeniert nicht nur grandios, er sieht auch noch gut aus. Er spricht in druckreifen Formulierungen im lässigen Berliner Dialekt. Er ist trinkfest im versoffenen Halle. Die Schauspielerinnen sind alle in ihn verliebt. Das ist so anders als alles, was ich kenne. Rockig, dreckig und zart. Wie macht er das so klug und leidenschaftlich? Dem hat der Theatergott in die Windeln geschissen, sagt der lustige Straube besoffen. Der ist eine Nummer zu groß für uns. Castorf, da war ich mit dabei, da lebten wir alle auf. Die Männer waren alle traurig, dass die da nicht mitspielen durften, ne, weil es ja ein reines Frauenstück ist. Jörg Simonides durfte mitspielen, er spielte die Großmutter, spielte eine Frauenrolle. 1987. Ich fahre nach Halle zu einem Gespräch mit dem Intendanten und soll mir dabei gleich ein Stück ansehen. Es läuft Bernarda Albershaus, inszeniert von einem Regisseur namens Frank Castorf. Es gab Krach in den Proben. Katrin Sass, die Freundin des Intendanten, ist aus der Produktion ausgeschieden. Nun spielt ein Mann diese Rolle. Spannend. Peter Sodann sagt, dass ich ihn als Schauspielerin interessiere und fragt, warum ich an sein Theater will. Ich bin auf die Frage vorbereitet. Weil hier so viele tolle Schauspieler sind. Ich möchte gern mit Thomas Bading, Peter W. Bachmann, Per-Uwe Teska spielen. Er könnte mich engagieren, hätte aber keine Rollen für mich. Ich sage, dass mir das nichts ausmacht. Dann mache ich eben die Kantine oder souffliere. Meine Vehemenz scheint ihn zu beeindrucken. Anne Gummich kam 1988 als Absolventin ans neue Theater. Kathleen Gaube, Danne Hoffmann, die musste man einfach gut finden. Und Katrin Sass, selbstverständlich. Und die Frauen von Guten Morgen, du Schöne von Maxi Wander, die haben mich geprägt, in den Bann gezogen. Und das war auch das Besondere oder das Schöne. Das spielten ja damals viele Theater. Und die anderen Theater hatten alle nur 3 Frauen sich rausgepickt aus diesem. Es ist ja ein Büchlein mit ganz, ganz vielen Frauenmonologen. Und Sodann hatte 6. Weil das ist natürlich dann viel breiter gefächert. Ne? Ältere, jüngere, einfache Arbeiterinnen, Studierte und so. Und das war so schön. Es standen 6 Spiegel auf der Bühne. Davor 6 Stuhlsessel. Wir kamen rein, stellten uns mit dem Rücken zum Publikum und blickten in den Spiegel und sagten, guten Morgen. Und dann kam über Ton eine Männerstimme, guten Morgen. Dann sagte die nächste, guten Morgen, guten Morgen. Dann war eine Kinderstimme, guten Morgen, Mami. Und dann wieder eine, guten Morgen. Da kam keine Antwort, weil die alleine war. Und bei der letzten kam dann, guten Morgen, du Schöne. Und dann drehten wir uns alle um und setzten uns auf unsere Stühlchen sozusagen. Weißt du noch, wen du da gespielt hast? Die Rosi. Guten Morgen, du Schöne, spiegelte meine Realität wieder. Die Realität der Frauen, der Familien, die mich umgaben. Die Mütter, die alle arbeiteten. Ihre Wünsche nach Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung. Die waren ziemlich tough und hatten verdammt viel Humor. Aber es kam auch noch etwas anderes dazu. Die Arbeitskollektive meiner Eltern waren ziemlich stetig. und bildeten immer ein breites Spektrum ab. Und das war auch am Neuen Theater so. Die Themen, die Zusammensetzung des Ensembles, auch vom Alter her. Da gab es die Alten auch in größerer Anzahl, so wie in der Gesellschaft auch. Ursula Sukup an ihrem Stock, wenn man der in der Stadt begegnete, hatte man Respekt. Das hat aber auch etwas mit den Verträgen zu tun. Heute sind die Schauspieler nach einem Jahr oder nach zwei Jahren, werden sie wieder gekündigt oder sie gehen weg und das ist auch egal, dann kommen neue. Joachim Unger, Schauspieler seit 1982 am Haus. Und das war eben das Schöne an diesen langen Verträgen, dass wir ein großes Spektrum an Schauspielern hatten. Wir hatten eben ganz alte Schauspieler, wir hatten ganz junge Schauspieler, ganz unterschiedliche Charaktere und Persönlichkeiten. Und das macht natürlich ein Ensemble aus. In dem Falle konnte man dann eben auch die Stücke so danach auswählen. Da hat so dann extremen Wert drauf gelegt, dass so ein Ensemble zusammengehalten ist, dass auch alle Aufgaben bekommen. Und dann ging das los, da wurde inszeniert Große Frieden. Also das war, baulich ging das an die Grenzen, das ging technisch an die Grenzen, das ging schauspielerisch an die Grenzen. Also hier der Feldversuch, den der gemacht hat mit Volker Brauns Großen Frieden, das war fantastisch. Er hatte 4 Regieassistenten da eingesetzt, war eine fantastische Zeit, das ist irre. Alle Männer hatten ihr Land, alle Frauen ihr Haus. Man verabscheute es, brauchbare Dinge wegzuwerfen, doch darum hortete man sie nicht etwa nur für sich. Man verabscheute es, seine Kräfte zurückzuhalten, doch darum gebrauchte man sie nicht etwa nur zum eigenen Vorteil. Die Niedertracht hatte keinen Boden. Raub und Gewalt sahen kein Land. Man musste die Tore nicht verschließen. Das hieß der große Frieden. Ich habe eine Hauptrolle in dem Stück Der große Frieden. Ich soll einen intellektuellen Heerführer spielen. Spiel wie Johannes Heesters, war Sodans erste Regieanweisung. Wie jetzt? Johannes Heesters Operette? Ich bin verwirrt. Morgen bin ich die Rolle los. Was tun? Ich frage Bernd Stichler, der auch mitspielt. Bernd meint, Sodann will Stil und Eleganz sehen. Das würde Sodann unter Johannes Heesters verstehen. Wie spielt man sowas? Gar nichts spielen, sagt Bernd. Stehen, präzise sprechen, keine zufälligen Handbewegungen, sei wie ein Messer in der Butter. Sodann fragt am Probenende, willst du das so spielen? Ja, sage ich. Dann mach es, ist die missmutige Antwort, er wirkt enttäuscht. Nach der Premiere sieht sich die Jury vom Theaterverband aus Berlin eine Vorstellung an. Ich bekomme darauf im Deutschen Theater den Hans-Otto-Preis als bester Schauspieler des Jahres. Sodann wird bester Regisseur. Lach ein großer Käse, die ganze Nachbarschaft war daran böse, weil er sich dort nicht ganz korrekt benahm. Und manch Gerücht hat von ihm dort vernahm. Man hatte ihm den Schuppen eingebrochen und stahl den Käse, der noch nicht verzollt, und hat ihn flugs zum Bahnhof hingerollt. Wir haben tolle Stücke gemacht, die ganzen Revuen über die 50er, 60er, 70er, die Wenderevue. Das war also ungeheuer. Das ist gefragt gewesen. Das war im großen Saal, bis um 12 ging das, wo wir dann noch die Schlager gesungen haben, 10 gespielt haben aus unserer Zeit. Lieber Genosse Walter Ulbricht, lieber Staatsratsvorsitzender, lieber erster Sekretär der Sozialistischen Einheitspartei Deutschland, auch wir, die Kumpel aus dem Roten Mansfeld, sind auf dem Bitterfelder Weg. Wir schreiben unsere Produktionserfolge täglich in unser Brigade-Tagebuch. Zu Ehren des 55. Parteitags haben wir unseren Jahresplan bereits jetzt mit 143% erfüllt. Wie sowas überhaupt möglich ist, steht in unserem Brigade-Tagebuch. Gestatten Sie, dass wir daraus folgen. Ja, und dann haben wir jahrelang immer volle Häuser. Der Schauspieler Peter W. Bachmann. Naja, das hängt einfach zusammen, dass so dann also eben nie am Zuschauer vorbei gearbeitet hat. Ne? Also der hat schon das so ist für... Das ist ein wichtiger Satz. Für Hallische ja. Augen und Ohren hat er inszeniert. Natürlich war nun nicht alles immer top. Nein. Wir hatten auch ein paar unglückliche Momente. Das waren ja alles so Sachen, wo die Leute eben das Gefühl hatten, und es war ja auch so, der Sodann macht was für uns. Ne? Das waren die Revuen, das war eben auch das Hoftheater. Draußen konnten sie auch ein Glas Wein trinken, konnten ein Zigarettchen rauchen. 12. Juli 1987. Letzte Woche sah ich mit Vater die zweite und vorerst letzte Aufführung in dieser Spielsaison. Sodanns Hoftheater. Beginn 21.30 Uhr. Der Innenhof platzte aus allen Nähten. Da ging Sodann auf die Bühne und meinte trocken, also, Volkstheater verlangt, dass man es hautnah und im dichtesten Gedränge erlebt, also bitte aufeinander zurücken. Die Folge? Ein weiterer Schwung Leute fand Platz. Dann wurden Stühle gebracht, auf die man sich zu zweit setzte. Der Rest stand oder saß auf Treppenstufen. Ich glaube, außer Sodann gibt es keinen, der so die Kartennachfrage löst. Anne, das musst du mal sehen. Unter anderem wird die Ballade Nisranders gespielt. Aufgewühlte See, Sturm, Blitze zucken, Donner grollt. Im Gebäude des Innenhofs werden alle oberen Fenster aufgerissen und Ostfriesen gucken in die tosende See. Herrlich, sage ich dir. Übrigens ist der Innenhof wunderschön geworden. Dunkel gebeizte Balken und Fenster. Eins davon ist immer erleuchtet. Mit einem Krug- und Sommerblumenstrauß auf dem Fensterbrett wird es oft in die Handlung einbezogen. Aber auch so erfreut sich das Auge ständig an diesem Detail. Ich kann mit Sodanns Regie wenig anfangen. Er demütigt mich. Ich kann nicht mehr. Schreie wütend und hole den Text und heule. Jochen Noch verteidigt mich. Das tut gut. Sodann, gib mir ein Taschentuch. Am Hallenser Theater grassiert ein Lebensvirus. Überall Drama, Sex und Tränen. Vom Schauspieldirektor bis zu den jungen Schauspielern. Alle suchen, finden und trennen sich unentwegt. Dazu jeden Abend Alkohol. So wie man sich Theater vorstellt, ein Sündenbabel. Wir spüren alle, dass wir daraus eine morbide Kraft ziehen. Es entsteht etwas, auch wenn die langeingesessenen Kollegen über Sodann spotten. Seine Gegner haben recht. Er ist geschmacklos und sentimental, rechthaberisch und tückisch. Er kann seine Liebe und seinen Hass nicht diplomatisch verbergen. Er beleidigt und demütigt die Schauspieler, besonders die Frauen. Ein gekränktes, böses Kind, das um sich schlägt, meint die Schauspielerin Marie-Anne Fliegel, nachdem er sie stundenlang auf der Probe getriezt hat. Dann weint sie vor Zorn. Mich begeistert Sodanns Leidenschaft. Ich bin nicht gekränkt, wenn er mich anbrüllt. Kleinlich, robust, politisch, beleidigend, manchmal demütigend, sich aber immer zeigend als Vater des Ensembles. Er hatte immer ein sauberes Taschentuch, um die Tränen seiner Gegner, seiner Schauspieler zu trocknen. Er hat sich dadurch auch streng gemacht und auch selbstbewusst. So ist es nicht. Und ich muss auch sagen, auch Sodann war nie der Künstler. Er war der Bauer, der Macher. Der war eigentlich pragmatisch mit dem Beruf. Er war nicht so, das mochte der gar nicht. Also so... Ja, jetzt hier, da ist der wahnsinnig geworden. Der erste, was er gefragt hat, was er für einen Beruf gemacht. Das war für mich zur Spannungshocharbeiter. Ja, das ist der richtige, gute Beruf, ist in Ordnung. Also der war generell so, er war der Praktiker. Meine Tochter hat hier immer in dieser Kantine, hat immer einen Stapel Buntstift hier gekriegt und ihre Blätter und dann hat sie hier gemalt. Über egal wo. Hier unten im Hof. Dann hat sie dann so. Ich habe heute noch die Zeichnungen, wie sie uns alle gemalt hat, wie wir auf der Bühne standen. Oder einen Kinderwagen, den habe ich dann in die Garderobe gestellt und die Garderobiere hat dann immer aufgepasst und dann ist man, also das hat man doch alles durch und dann hat man mal die Brust zum Stillen rausgeholt und sowas alles. Also das kennen wir ja auch. War das ein Problem mit Sudan, dass er nicht dann... Nein, überhaupt nicht. Das nee, ist der war ja genau ein Familienmensch. Absolut. Ja. Peter Sudan ist alles, ne? Das ist auch ganz, ganz viel und sehr ambivalent alles mit ihm. Aber eines, was er wirklich war, er war ein sehr sozialer Mensch. Ein sehr sozialer Mensch. Wenn es wirklich, wirklich ans Eingemachte ging, dann hat er dir wirklich, und das weiß ich einfach, dann ist er da in die Wohnung gegangen, hat ein paar Wechselschlipper dir rausgeholt und ist er ins Krankenhaus gekommen. Ja, ja. Ja, sowas hat er das auch ist gemacht. Peter Sudan, und das wissen aber auch nicht viele. Mhm. Weil er hat ja auch andere nicht so gute Sachen gemacht. Familie und Theater. Diese Themen kenne ich nur zu gut. Auch ich habe mein Kind mit Buntstiften in der Kantine sitzen gehabt und es in der Pause im Lady Macbeth-Kostüm zur Toilette gebracht. Das passiert, wenn beide Elternteile im Theater arbeiten und die Babysitterin erkrankt. Was Franzi sicherlich auch so meint, ist, dass wir auch durch diese Ostsozialisierung auch der in dem Künstlerinnenberuf, wir müssen noch mal davon ausgehen, was das damals bedeutet hat, dass wir das Sprachrohr waren. Also wir waren im Theater ganz anders groß geworden. Wir waren wirklich weiter damals. Wir waren, dass wirklich wir natürlich weiter. Auch was gesagt haben. Das, wie wir dann letztendlich behandelt wurden von Intendanten, Regisseuren und so weiter, das war echt frauenfeindlich. Aber das, was wir erlebt haben in unserer Situation, in unserer Lebenssituation, dass wir eben halt als Frauen eben halt auch sehr viel geleistet haben. Darum sage ich ja, ich bin total erschöpft. Und dann letztendlich noch mit eins drauf, dass wir weniger bezahlt wurden. Ich habe viel mehr gearbeitet. Ich habe größere Rollen gespielt. Und da muss ich noch vor 2 Jahren noch zu einem Geschäftsführer gehen und betteln. Ich musste betteln, dass ich mal ein bisschen schön genauso viel bekomme wie ein Herr hier. Und das ist das, wo ich denke, wir sind im 21. Jahrhundert. Auch ich habe um gleichen Lohn gekämpft, allerdings schon zu Beginn meiner Laufbahn. Der überraschte Hustenanfall des Nürnberger Intendanten bei Nennung meiner Gagenvorstellung damals zeigte mir, ich bin auf dem richtigen Weg. Fakt ist, dass sich die Zeiten geändert haben. Aber damals, das waren die 80er. Die 80er Jahre bis Ritter der Tafelrunde waren so Hochzeit des politischen Theaters verflachtet und zunehmend. Mit der Wende war politisch gesehen, der Feind war weg, da waren wir jetzt selber. Und dann kam auch künstlerisch nicht mehr so, dass die Leute da reingerammelt sind. Das beruhigte sich dann über einige Jahre bis 3 Jahre vom Abschied von Sudan. 1989. Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten. Kurz vor meinem Auftritt flüstert mir Kitty zu, dass sie und Bruno am Freitag über Ungarn in den Westen abhauen würden. Mir stockt der Atem. Wie kommen sie darauf? Einfach abhauen. Wie soll ich jetzt durch die Vorstellung kommen? Ich reiß mich zusammen. Ich weiß, dass morgen, Sonntagvormittag, Don Juan ausfallen wird, weil Kitty und Bruno die Flucht geschafft haben oder im Knast sitzen. Lutz Teschner klingelt 5.30 Uhr bei mir. Berichtet an der Haustür, dass Kitty und Bruno weg sind und die Vorstellung ausfallen muss. Die Schleusen dürfen sich endlich öffnen. Ich heule wie verrückt. Endlich löst sich dieser Riesenschmerz. Probenkommunikation bei Peter Sudan. Du kommst von links, gehst nach rechts. Sprich leiser und steh nicht so wie ein chinesischer Reisbauer auf der Bühne. Nächste Probe. Du kommst von rechts und gehst nach links. Warum sprichst du so leise? Sprich lauter, noch lauter, noch lauter. Siehste, geht doch. Der Nächste. Mein Kommilitone Andreas Unglaub ist mit Frau und Kind in den Westen abgehauen. Ich steige die Treppen in der Harnackstraße zu seiner Wohnung hinauf und finde tatsächlich seinen Wohnungsschlüssel in der Klorolle auf dem Außenklo. Wahnsinn, die Wohnung sieht so belebt aus. Der Kühlschrank ist voll. Dreckiges Geschirr steht herum. Beim Anblick der Spielecke des Kleinen kommen mir die Tränen. Sudan hat organisiert, dass ich in Unglaubs Wohnung ziehen kann. Endlich wohne ich trocken. Er meint immer, man solle ihn nicht an seinen Worten, sondern an seinen Taten messen. Da hat er mal recht. Wie lange sind Sie dann hier geblieben? Also, oder was war da? 89, 90. Ich war genau zur Wende sozusagen, bin ich gegangen. Und jetzt nach 38 Jahren wieder. Er hat uns nicht gerne ziehen lassen, glaube ich. Das war für ihn der Fuchsteufelswille. Es war ein Schlag ins Kontor, weil ich war ja nicht der Einzige. Es waren ja so viele, die dann aufbrachen nach diesen 8 Jahren, kann man sagen. Ja, vor allem Wende. Ja. Ja. Du darfst doch nicht vergessen, zur Wendezeit. Mensch, da war doch alles offen, alle Türen standen offen. Natürlich muss man da losgehen. Ja, losgehen, das mussten wir alle. Als die Mauer sich öffnete, war ich gerade fertig mit dem Studium. Ich bekam ein Angebot, ans Theater in Nürnberg zu gehen, und quasi auf dem Weg dorthin stoppte ich in Halle und fragte Peter Sudan, ob ich nicht zu ihm nach Halle kommen könnte. Er schaute mich an und sagte, ich soll mal da anfangen. Und dann kommst du noch mal her. Ich vergaß viele Jahre diese Begegnung. Nur ein Zufall spülte mich 2001 nochmal auf die Insel. 1989 war eine Zeit der Abschiede und Neuanfänge. Dann sind wir beide rausgelaufen, Hand in Hand, aus dem Saal raus, hier vors Theater, da wo jetzt der draußen der Striese ist, da war noch damals Wiese und so. Mhm. Und dann war Regen. Und da haben wir wie die Kinder, wie in so einem Film, die ja zwei jungen Mädchen haben wir dann in diesem Regen getanzt mit unserem Kostüm und Maske. Und dann haben wir uns da so verabschiedet. Wir wollen niemals auseinandergehen. Das werde ich nie vergessen. Wie viele Abschiede es gab und wie viele Verluste und wie viele Freundschaften. Und die gemeinsame Lebenszeit, auch das ist ein Stück Theater von diesem Haus. Und das Lied? Warte. Wir wollen niemals auseinandergehen. Wir werden immer zueinander stehen. Mag auf der großen Welt auch noch so viel geschehen. Meine Mutter schreibt mir am 1. November 1989 folgenden Brief nach Berlin. Meine Kleine, Demo, Montag, 50.000 Menschen zogen zum Parteihaus. Neue Spruchbänder, weg mit allen, die 40 Jahre Recht hatten. Neue Rufe, putzt eure Fenster, dann seht ihr das Volk. Und zum Schluss, wir kommen wieder. Von weitem klang das wie, wir kommen nieder. Und alle lachten erstmal, um dann auch einzustimmen. Viele, viele Bekannte, Ärzte, die gesamte Biblo, Bernburger Straße 26. Vater verlor ich schon am Anfang des Boulevards. Ein grauhaariger Alter aus seinem Auto, was sein muss, muss sein, ich warte gerne. Ein Demonstrant sagt, ist recht, Meister. Ein beifallklatschender Mann aus einem Haus am Thälmannplatz wird aufgefordert mitzumachen. Daraufhin hält er seine Krücken aus dem Fenster. Unten Jubel und Beifall. Gutes Gelingen eurer Demo. Ruf mal an. Old Mama. Sommertheater, Kirschgarten etc. Früh- und abends Proben, nachmittags Textlernen auf dem Spielplatz. Sudan hat wieder schlechte Laune wie immer am Morgen, besonders wenn er vom Rat der Stadt kommt. Auf der Treppe fragt er mich mürrisch und provokant: Und, Frau Gummich, woran arbeiten Sie gerade? Mit der Unterstellung, außer ihm wären sowieso alle faul. Ich antworte leicht aggressiv: An meiner Persönlichkeit, Herr Sudan. Eine tolle Tradition, die Feier am 1. Mai. Und man geht da freiwillig hin. Alle NT-Mitarbeiter mit Kind und Kegel und wer sonst noch möchte, läuft einmal um den Theaterblock und singt dabei Kampflieder, hält Transparente hoch. Dann hält Sudan eine immer anregende politische Rede und unsere Kinder stehen auf der Tribüne, Fähnchen schwenkend. Süß, wie engagiert Nina da mitmacht. Hab sie heute schön rausgeputzt. Dann wird gesoffen. Bei mir bin weil wir in letzter Zeit oft über diese 40 Jahre, wo ist denn das hin? Ja, hör auf jetzt. Wo ist das bitte hin? Und ich habe ja, das Gefühl, und ich habe selber kein Gefühl dafür. Ich komme hier rein und denke, naja, bist jetzt hier die dritte Spielzeit. Sage ich ja immer aus Spaß, bin jetzt auch schon die dritte Spielzeit hier. Weil, vor allem, man hat ja, dieses Casino ist ja schon zum fünften Mal umgebaut. Ja. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das mal war. Ach, das war schön. Ja, da war irgendwie, das war alles anders. War ich weiß das nicht mehr. Trockenbauwand, eine kleine Tür. Eine kleine Tür mit einem kleinen Tresen. Und da waren wir alle drin. Das war, wie groß war das vielleicht? 5 mal 10 Meter? Ja, mehr war nicht. Alle drin und geraucht. Volles Rohr. Hat keinen Stück. Ja, und so. Hatte auch was von Gemütlichkeit. Ja. Feiern, bis der Arzt kommt. Das ging immer flott zur Sache. Das war bei Sudan, das war großartig. Also das vermisse ich heute alles. Heute darf man nicht mehr rauchen. Heute bringen sie ihren Kaffee mit. Das war früher ganz gang und gäbe. Wir haben getrunken, da wurde auch manchmal Nachmittag, ging das schon in der Kantine los oder was weiß ich. Aber wir haben immer probiert. Also Trinken war Trinken und Arbeit war Arbeit. Da wurde sich ausgetauscht, da wurde gehadert, da wurde gestritten, da wurde geweint, da wurde gelacht. Das war schon in Ordnung so. Das war schon gut so. Getrunken wurde ja hier auch ziemlich und viel, ich, ne? Ja, das ja, muss man leider sagen. Und nee, nicht leider, das war schon okay. Ist das jetzt auf einem hohen Level immer noch weiter so? Nee, das habe ich ja erzählt. Nichts. Die jungen Leute, Vorstellung, duschen abends nach Hause. Ist Ruhe. Na? Und Mensch, in der Zeit von Peter, da hast du da um 2 noch was zu liefern. Ja. Wir sind ja um 4 raus. Ja. Also Kantine. Ja. Also das ist unvorstellbar gewesen, nach einer Vorstellung nicht in die Kantine zu gehen. Ja. Also war das Pflicht oder was? Nein. Nee, das ist in dir drin. Das ist die, das ist die DNA der hallischen Schauspieler. Ja. Aber sind Sie dem Theater noch zugeneigt? Also, ja. Aber nicht so, wie es ist. So, wie es jetzt ist? Ja, oberflächlich. Nein, auch vom Schauspieler oberflächlich. Wie haben Sie denn Ihre Schauspieler dazu bekommen, nicht so oberflächlich zu sein? Dadurch, also meine ich, dadurch, dass ich... Na, ich war immer anders. Ich habe mit zusammen gesoffen, geschaufelt und alles andere gemacht. Auch. Naja, ich bin mit denen durch die Welt gereist, nicht durch die Westwelt oder sonst etwas. Nein, ich bin eben anders durch die Welt gereist. Na, die waren irgendwie bodenständiger, aber das ist, wenn man immer darüber redet, was das ist, bodenständig. Und außerdem mussten sie immer was bauen. Aber irgendwann war das Theater fertig. Als es dann fertig war, wie war denn das Gefühl? Können Sie sich noch daran erinnern? Und dann haben sie mich rausgeschmissen. Der Bruch der Wende und der andere Bruch der Sodann-Nachfolge gibt ja bei irgendjemandem den schönen Satz, ich glaube bei René Marik, die Mauer ist erst gefallen, als Peter Sodann ging, in Halle. Grob und ungerecht. Theaterkritiker Michael Lages. Aus Anlass des 40-jährigen Bestehens der Kulturinsel Halle brachte er das Buch »Die Wurzeln der Leute reichten bis zum Mittelpunkt der Erde« heraus. Den Politbruch 89 und dieses merkwürdige gebrochen, ungebrochene Hinüber- und Herüberdriften zwischen Sodann über Werner zu Matthias Brenner. Dass das Haus nur 3 Intendanten gehabt hat, ist ja sowieso ein Sonderfall. Im gesamtdeutschen Feuilleton wurde das neue Theater unter Sodann vor und nach der Wende nicht wahrgenommen, sagt Lages. Das änderte sich erst mit Theater der Welt, was Christoph Werner ausführte, und natürlich mit Matthias Brenner. Die Vorurteile zwischen denen, die da blieben, also Sodann hat die da geblieben sind, zunächst als Verräter beschimpft. Er hat erwartet, dass die mit ihm gehen. Aber sie sind geblieben. Nicht nur aus Bequemlichkeit. Mir wird noch einmal deutlich, wie viel Zeitgeschichte die Institution Neues Theater transportiert. Deutsche Geschichte, aber auch deutsche Theatergeschichte. Exemplarisch der Aufeinanderprall beim Leitungswechsel. Die Problematik hat mit Alt und Neu zu tun, aber auch mit Ost und West. Die Neuen, die kamen, sagten, ihr Museumsschauspieler. Diese Inselidee Halle, die ja wirklich von Anfang an eine Idee war und nicht so passiert ist, hat das Zeug zum Alleinstellungsmerkmal. Ja, muss man neidlos anerkennen, absolut grandios. Meine Mutter, mittlerweile 84 Jahre alt, schrieb mir vor ein paar Tagen diesen Brief. Halle, 18. September 21. Meine liebe Anne, mit Vater war ich endlich wieder im neuen Theater. Endlich, Anne. Nach so langer Zeit. Premiere Engel in Amerika. Was für ein schönes Gefühl, mit anderen Menschen in diesem Theatersaal zu sitzen und den Schauspielern in eine andere Welt zu folgen. Als wir am Theater ankamen, läutete die Theaterglocke. Wie wunderbar nach all der Zeit. Endlich geht es wieder los. Nach einem Jahr des Wartens. Das Theater beginnt wieder zu leben und wir sind voller Freude und Hoffnung. Komm mal her und bring den Enkel mit, dann gehen wir gemeinsam. Old, old Gisela. Grüße auch von old Albert. Wenn ich an die Zukunft des Theaters in Europa, ja der Welt denke, sehe ich sie genau in diesem Sinne. Stadttheater als Begegnungsort, Provokationsraum, Widerstandsnest und Ort der Läuterung. 1981, vor 40 Jahren, hätte niemand vorausgesehen, dass plötzlich einmal ganze Institutionen brach liegen. Nicht aus politischen, sondern aus virologischen Gründen. Und dass der Sinn und die Relevanz von Kunst und Kultur so stark in Frage gestellt werden, respektive sich selbst in Frage stellen. Gerade jetzt ist jedes kulturelle vereinende Leben gefragt. Einmal nach der Wende, so erzählt Dietmar Rahnefeld, als alle klagten, wie können wir unsere Theater durchbringen, kam ein Vorschlag von Peter Sodann. Dann macht er mal die Bude ein Jahr zu, spart ihr unglaublich viel Geld. Also Schauspieler und alle Angestellten werden weiterbezahlt. Das wird ganz billig, weil keine Mehrausgaben sind. Und nach einem Jahr fragt die Leute, ob die was vermisst haben. Und wenn sie nicht vermisst haben, lasst die Bude zu. Und wenn die Sache macht endlich das Theater wieder auf, dann muss man dem Politiker sagen, kostet es aber auch Geld, weil das die Leute wollen. Staucher. Hier wohnt Peter Sodann. Als er ins Dorf gekommen sei, so sagt er mir später, sind die Kinder neben dem Auto hergerannt und haben ihm einen Vogel gezeigt. Was für ein Bild. Jetzt kommt der Spinner. Naja, das habe sich über die Jahre gegeben, sagt er. Wie wäre das, wenn das neue Theater mal Neues Theater Peter Sodann heißen würde? Nee. Warum nicht? Bei mir heißt sie wieder dem Vergehen. Deswegen sammle ich die Bücher. Das ist eigentlich wieder dem Vergehen. Und so langsam nach und nach vergeht die DDR, ob ich sie geliebt habe oder nicht. Das ist eine ganz andere Frage. Aber sie vergeht einfach. Aber sollen nicht Dinge auch vergehen? Warum? Weil sie... Das sind Erinnerungen, die man hoch und heilig zu halten hat und auch sammeln muss. Die Erinnerung ist eine mysteriöse Macht. Und bildet die Menschen um. Wer das vergisst, was schön war, wird böse. Wer das vergisst, was schlimm war, wird dumm. Den Satz kannst du wirklich nicht aufschreiben. Im Moment, das drückt sich keine Enttäuschung drin aus in dem Satz. Eigennutz geht vor Gemeinnutz. Das ist der Hauptsatz. Für mich geworden. Hier und überall. Auch an der Universität. Man nutzt nur das, wo man sich einbildet. Das nützt einem. Mit Peter Sodann habe ich ein paar Stunden in seiner Bibliothek verbracht. In seiner Art zu denken und die Welt zu sehen. Er hat mich ganz persönlich neu justiert. Drohte ich doch, gerade in letzter Zeit aus dem Ruder zu laufen. Wer bin ich? Und was mache ich in dieser Welt? Ein weiteres Mal gibt es diesen Einfluss auf mich. 35 Jahre später kann er das immer noch. Nach neuen Herausforderungen gefragt, sagt Sudan, er würde gern mit jemandem zusammen ein W-Fragenbuch schreiben. Die W-Fragen der Schauspieler. Wer, wo, wann, warum, wozu und wie. Ich frage ihn, ob er seinen Schauspielern immer diese Fragen gestellt hat. Er sagt nein, ihnen nicht, aber mir. Warum mache ich das? Wen kann ich damit ärgern? Ich lasse mich vom Navi nach Berlin leiten und die W-Fragen der Schauspieler gehen mir durch den Kopf. Wer? Neues Theater, Kulturinsel? Wo? Halle, Saale? Wann? Zwischen den Zeiten? Warum? Was du nicht selber tust, tut für dich kein anderer. Wozu? Die Welt verbessern. Wie? Machen. Also, man kannte ja Petras Ideen. Aber das waren eben Ideen, die auch ein bisschen Träume noch waren oder einem so vorkamen. Also man kriegte mit, dass auch unter ganz schwierigen Bedingungen sowas realisierbar ist. Ja, ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass das alles erhalten bleibt. Dass man wieder das Ensemble aufbaut, dass man wieder versucht, zu bestimmten Dingen zurückzukehren, dass man das Theater als eine moralische Anstalt auch nach wie vor pflegt, das ist wichtig. Und die Stadt hat Traditionen, dass man nicht ganz von diesen Traditionen ablässt. Moralische Anstalt bedeutet, dass wir Botschaften haben, dass wir Werte vermitteln, dass wir wahrhaftig sind auf der Bühne, dass wir glaubwürdig sind, dass wir den Leuten nichts vormachen und dass das, was wir dort zu erzählen haben, sie berührt und dass sie das betrifft. Und dass sie sich mitgenommen fühlen, dass sie unsere Gedanken verstehen, dass wir uns darüber Gedanken machen, was mit der Gesellschaft ist. Also kein neues Abenteuer, Ihnen würde jetzt nicht sofort was einfallen. Doch, die Welt zu verbessern, da fällt mir immer was ein. Ja? Die Welt jetzt zu verbessern ist halt so komplex geworden, oder zumindest erscheint es einem so. Ja, ich würde sagen, es erscheint so. Die Theatermacher. 40 Jahre Kulturinsel Halle. Feature von Anne Osterloh. Redaktion Katrin Ähnlich. Es sprachen Anne Osterloh und Ellen Hellwig. Aus ihren Texten lasen Anne Gummich und Frieda Venus. Im O-Ton hörten sie Franziska Heiner, Margit Lenk, Elke Richter, Barbara Zinn, Peter W. Bachmann, Florian Kranich, Michael Lages, Dietmar Rahnefeld, Peter Sodann, Reinhard Straube, Joachim Unger. Schnitt Christian Grund, Ton André Lühr, Regieassistenz Dagmar Palowski, Regie die Autorin. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2021.